ist nur die Zeit. Eben war sie doch noch hier, jetzt aber los. Schnell bezahlen vor die Tür. Schon wieder verzettelt, es war auch zu schön. Und ich noch nie gut im Nachhausegehen. Doch dann schreibt irgendwer, dass irgendwo grad immer noch was geht. Ich muss längst schon nach Haus, doch ich geh noch nicht. Als hing mein ganzes Leben ab von dieser Nacht. Ich muss längst schon nach Haus, doch ich will noch nicht. Da ist die Angst, dass ich noch irgendwas verpass. Noch irgendwas verpass. Ich mal sterb, dann fear of missing out. Aber heute.